Okay. Und dann starten wir heute Abend mit der zweiten Stunde. Gleichzeitig die neunte Stunde zum Thema Eschatologie. Halleluja. Wir sind seit neun Sessions mit diesem Thema beschäftigt. Das glaube ich gerade in dieser Zeit, wo so viel einfach an Theorien und Ängsten und Dingen auch im Zusammenhang natürlich mit der Corona-Krise und so weiter in der Luft herumschwirrt, empfinde ich einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir ein klares Konzept und eine klare Sicht auch haben über das, was uns erwartet, als Christen natürlich insbesondere, aber natürlich auch das, was die Welt erwartet, gemäß der Bibel, nicht gemäß irgendeiner Vorstellung oder gemäß irgendwelchen Ideen, sondern wirklich gemäß der Bibel. Und da sind wir dran jetzt in diesen Stunden und wir sind da auch schon fast am Ende. Und ich habe das letzte Mal gesagt, ihr könnt Fragen einreichen zu dem Thema oder wir haben eine Rundmail geschickt, so war es. Ihr könnt Fragen einreichen zum Thema Eschatologie und ich werde heute Abend beginnen, einige Fragen zu beantworten und zwar im Währenden, indem ich einfach nochmal den Abriss, den wir das letzte Mal im Prinzip schon abgeschlossen haben, aber wo wir teilweise noch nicht so in die Tiefe gegangen sind, werde ich nochmal durchgehen und werde anhand dessen einige der Fragen, die ihr eingereicht habt, beantworten. Ich werde heute nicht alle Fragen beantworten, sondern das werde ich dann das nächste Mal sukzessive tun. Ich werde heute Abend die Fragen beantworten, die sozusagen in das Konzept für heute Abend hineinpassen und die sich direkt auch daraus ergeben. Also wenn eure Frage heute Abend nicht beantwortet wird, habt trotzdem Geduld, sie sind angekommen und wir werden alle Fragen beantworten. Vielen Dank auch für die ganzen eingereichten Fragen, waren alles sehr gute Fragen. Es gibt sowieso keine dummen Fragen und wie gesagt, es war alles sehr gut und da können wir jetzt einfach auch dann drauf eingehen. Okay, also ich hole noch mal kurz aus, wo wir die letzte Stunde durchgegangen sind, war ja die zweite Hälfte der großen Trübsalszeit. Und wir haben uns das angeschaut, die verschiedenen Gerichte und so weiter. Und wir haben insbesondere gesehen, ich fasse es einfach noch mal zusammen, für die, die das letzte Mal auch vielleicht nicht dabei waren oder die Stunde noch nicht gehört haben. In der zweiten Hälfte der großen Trübsal kommt der Antichrist zur vollen Macht. Die Gläubigen werden in großer Zahl zu Märtyrern. Es ist die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Also das war auch schon eine Frage war, inwieweit ist die große Trübsal zu identifizieren mit Matthäus 24, 15, wo von dem Gräuel der Verwüstung die Rede ist und von der Bedrängnis, die so groß sein wird, wie sie vor Anbeginn der Welt nie gewesen ist. Und die richtige Antwort ist ja, das, wovon Matthäus 24, 15, wovon Jesus dort spricht, bezieht sich auf die zweite Hälfte der großen Trübsal. Das ist die zweite Hälfte der großen Trübsal. Es beschreibt Jesus, er sagt da, das ist die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Das heißt so viel wie, es ist unmöglich in dieser Zeit in irgendeiner Form das Evangelium anderen Menschen zu verkünden, was aber nicht heißt, und das war auch eine Frage, die gestellt wurde, was nicht heißt, dass in der Zeit nicht Menschen noch zu Gott kommen können. Ja? Menschen können sich auch zu Gott wenden und können sich zu Jesus bekehren, ohne dass ihnen das Evangelium verkündet wird. Es gibt ja die Bibel und es gibt Videos oder was auch immer oder Internet oder sonst was, irgendwelche Aufzeichnungen, die es dann gibt. Vielleicht tust du mal eine Botschaft irgendwann mal aufzeichnen für all die Menschen, die nach der Entrückung noch hier sind oder so. Es ist auf jeden Fall sicher eine interessante Aufgabe. Also auf jeden Fall wird es die Möglichkeit immer noch geben, sich zu bekehren in der zweiten Hälfte der großen Trübsal. Aber halt, es wird nicht die Möglichkeit geben, für die Christen wirklich das Evangelium zu verkünden. Aber eben, ich zum Beispiel damals, als ich zu Gott kam, mir hat niemand das Evangelium verkündet. Ich habe mich einfach daran erinnert, dass mir meine Mutter mal, als ich ein kleines Kind war, von einem Gott erzählt hat, den man Vater nennen kann. Und in der höchsten Notsituation habe ich einfach mein Herz ihm zugewandt und habe gesagt, wenn es dich gibt, Vater, dann komm in mein Herz und dann tu was in meinem Leben. Und das war der Moment, an dem ich mich zu Gott gewendet habe. Und ich habe mich seither nie wieder abgewendet, sondern seither bin ich ihm nachgejagt sozusagen. Seither habe ich ihn immer tiefer kennenlernen wollen. Das war der Beginn und das war ohne, dass mir irgendjemand das Evangelium verkündet hat. Und genauso wird es auch in der großen Trübsalzeit natürlich Leute geben, die sich Gott zuwenden. Und am Ende der großen Trübsal wird es dann dazu kommen, dass zum einen der Antichrist die Hure Babylon vernichtet. Das haben wir das letzte Mal schon gesehen. Also das Reich des Feindes geht sozusagen auch gegen sich selber dann gegen Ende. Überhaupt erlebt das antichristliche Reich auch in dieser zweiten Hälfte der großen Trübsal selber sehr starke Gerichte Gottes. Das haben wir das letzte Mal schon gesehen. Wer Christen verfolgt, wird extrem das Gericht Gottes immer ernten. Das ist auch jetzt schon so. Ist auch jetzt in diesem Zeitalter schon so. Und es wird auch da so sein. Wir haben das letzte Mal gesehen, viele dieser zornschalen Gerichte werden nur an denen vollzogen werden, die tatsächlich auf der Seite des Tieres stehen. Das heißt, es wird heftige Plagen geben für das antichristliche Reich. Und ganz am Ende schlussendlich, wenn Jesus dann wiederkommt, also das ist die eigentliche Wiederkunft Jesu, die dann in Offenbarung 19, Vers 20 folgende beschrieben wird, also nicht die Entrückung, sondern die Wiederkunft Jesu, da wird dann der Antichrist und der falsche Prophet vernichtet, in den Feuersee geworfen und ihr Heer, also alle die, die mit ihm gekämpft haben, werden vernichtet werden. Und damit kommt die große Trübsalzeit zum Ende und es beginnt das sogenannte tausendjährige Reich. Offenbarung 20 sind wir dann. Ja, ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund. Und dann heißt es, und er schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also, fassen wir nochmal oder halten wir nochmal fest, wer kommt in dieses tausendjährige Reich zunächst mal hier bis zu diesem Punkt? Natürlich alle die, die die große Trübsal überlebt haben. Das sind zum einen natürlich die Christen, die nicht als Märtyrer gestorben sind, die kommen in das tausendjährige Reich direkt hinein. Ja. Und zum anderen diejenigen, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, missverständlich ausgedrückt, also diejenigen, die nicht direkt zum Heer des Antichristen gehören, die kommen auch in dieses tausendjährige Reich hinein. Also es wird nicht so sein, dass es zu Beginn des tausendjährigen Reiches keine Ungläubigen mehr gibt, ja. Sondern es gibt Ungläubige, aber eben nicht die, die direkt mit dem Antichristen gekämpft haben, weil die werden ja alle vernichtet in der großen Schlacht. Sondern es werden die in das tausendjährige Reich hineinkommen, die nicht zum Heer des Antichristen gehört haben. Und es werden die Gläubigen hineinkommen, die nicht als Märtyrer gestorben sind. Und dann kommt etwas dazu, und das ist dann in Vers 4 beschrieben über das tausendjährige Reich, wo es heißt, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, also die als Märtyrer gestorben waren. Er sieht zuerst die als Märtyrer gestorben waren. Und zwar bezieht sich das nicht nur auf die große Trübsalzeit, sondern es bezieht sich auf alle Zeiten. Es bezieht sich auf alle Märtyrer, die gestorben sind als Märtyrer. Und zweitens sieht er die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, zu dem kommen wir gleich noch, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Das heißt, mit anderen Worten, zu den Menschen, die die große Trübsalzeit überlebt haben, werden jetzt alle die kommen, die mit Jesus gelebt haben, somit das Zeichen des Tieres nicht angenommen haben. Auch das gilt sowohl für die Christen in der großen Trübsalzeit als auch für die Christen davor. Das heißt, alle Christen, die entrückt wurden oder die mit Jesus gestorben sind und somit im Geist bereits bei Jesus sind, sie werden hier wieder auf die Erde kommen. Sie werden auferstehen in dieser ersten Auferstehung. Ja? Die einzigen, die einzigen Christen, die nicht auferstehen, sind die, die eben noch leben von der großen Trübsalzeit her. Ja. Ansonsten werden alle Christen auferstehen. Kein Nicht-Christ wird auferstehen. Das ist auch klar gesagt. Ja. Also alle die ohne Christus gestorben sind, in all den Generationen davor, werden zu diesem Zeitpunkt nicht lebendig werden. Das heißt, die übrigen Toten wurden nicht lebendig. Das kommt dann erst am Ende. Beim Weltgericht werden die lebendig. Aber an diesem Punkt werden alle Christen, das war auch eine Frage, ja, holt uns Jesus zurück auf die Erde, war eine Frage von Katja, holt uns Jesus zurück auf die Erde, nachdem wir entrückt wurden und nach der großen Trübsal, damit wir mit ihm herrschen? Die Antwort heißt ja. Ja, die Antwort heißt ja. Und dann eine zweite Frage, die sie gestellt hat, das ist ganz interessant, sie sagt nämlich, und können wir in dieser Zeit des tausendjährigen Reiches vom Glauben abfallen? Die Antwort heißt, die, die wieder auferstanden sind in der ersten Auferstehung, also die vollendeten Christen, die Gott einsetzt, um im tausendjährigen Reich zu herrschen, die können nicht mehr abfallen, weil die sind ja schon vollendet. Also du musst nicht Angst haben, dass du jetzt mit Jesus stirbst und dann kommst du im tausendjährigen Reich wieder und dann kannst du wieder abfallen. Also diese Furcht musst du nicht haben. Was aber natürlich möglich ist, auch nach wie vor im tausendjährigen Reich, und das sieht man am Ende des tausendjährigen Reiches, ist natürlich zum einen sich zu bekehren, für die, die nicht gläubig waren. Und zum anderen ist es möglich, natürlich auch vom Glauben abzufallen, für die, die eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollendet sind. Auch das ist möglich, weil am Ende wird ja der Teufel nochmal losgelassen und wird nochmal alle, die er kann, nochmal verführen und nochmal zum letzten großen Endschlag oder Endversuch, besser gesagt, ausholen, bevor er dann endgültig vernichtet wird. Also ist in dieser Zeit ist schon noch Bewegung sozusagen möglich zwischen errettet und unerrettet, aber natürlich nicht für die, die bereits teilhaben an der ersten Auferstehung, weil die sind schon vollendet. Ja? Die haben ihre Sache durch sozusagen. Ja? Okay? Und die werden mit Christus herrschen. Sie werden mit Christus herrschen über die Erde und sie werden mit Christus herrschen auch über die anderen, die eben zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, die aus der großen Trübsal hervorkommen, und sie werden über die Erde herrschen. Und hier ist jetzt eine interessante Frage, auch die kam von der Susanne. Sie schreibt hier, ich habe viele Jahre nach der Wahrheit gesucht und auch verkehrte Lehre gehabt. Jetzt verstehe ich, also ist seit März in der Glory Life Schule, jetzt verstehe ich, dass einiges, was ich früher dachte, das zum tausendjährigen Reich gehört, stattfinden soll, bevor Jesus wiederkommt. Ja? Und dann sagt sie, könnte Pastor Georg da bitte noch mehr Klärung geben, was ins tausendjährige Reich und was in die Bewegung von Söhnen Gottes jetzt gehört an biblischen Verheißungen, bevor Jesus wiederkommt. Die Antwort ist ganz einfach die, im tausendjährigen Reich werden die Christen herrschen ohne Widerstand des Teufels. Ja, weil der Teufel gebunden sein wird. Aber die Verheißung zu herrschen und damit auch die Verheißung, die Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Welt aufzurichten oder ihr zum Durchbruch zu helfen, ist für uns jetzt in diesem Zeitalter bereits in Anspruch zu nehmen. Also Römer 5, Vers 17, wenn nun durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das heißt, die Verheißung, die Herrschaft Gottes über diese Erde aufzurichten, soweit es irgend geht, ja, gilt für jetzt. Und Gott fordert uns als Leib Christi heraus, soweit es irgend geht, diese Verheißungen zum Durchbruch zu bringen. Ja, Habakuk 2, Vers 14. Die ganze Erde wird davon bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Gott möchte, dass durch uns diese Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn so weit wie möglich ausgebreitet wird, und zwar jetzt und hier. Und es hängt tatsächlich auch mit von uns ab, wie weit es ausgebreitet wird, bevor die große Trübsal kommt und dann im tausendjährigen Reich schlussendlich die Herrlichkeit Gottes mit Hilfe der herrschenden Heiligen sich tatsächlich ungehindert eine Zeit lang, also diese tausend Jahre, ausbreiten kann. Ja, es hängt tatsächlich auch an uns, wie weit es sich erfüllt, wie weit wir die Verheißungen ergreifen. Es gibt da aber kein Limit. All die Verheißungen, die manche Gläubigen ziehen, all die Verheißungen, die irgendwas mit Sieg, mit Triumph, mit Herrlichkeit und so weiter zu tun haben, sagen sie, das ist alles fürs tausendjährige Reich und nicht für hier. Ja, und hier ist nur Trübsal, Jammertal, Wurmdasein und... Ja. Das ist falsch, weil es steht auch nirgends in der Bibel. Es steht nirgends in der Bibel, dass die Verheißungen, die zum Beispiel wie Römer 5, 17 nur als ein Beispiel, oder wir hatten es vorher vom Triumphzug in Christus, es steht nirgends, dass das erst im tausendjährigen Reich stattfindet. Nein, es findet im Geist jetzt schon statt, und in dem Maße, wie wir es ergreifen, in dem Maße wird es Realität in unserem Leben. Natürlich haben wir es jetzt noch mit Widerstand zu tun, denn der Teufel ist noch nicht gebunden. Das ist die andere, ich sag mal, Irrlehre, wenn gesagt wird, ja, das tausendjährige Reich hat im Prinzip schon begonnen. Nein, es hat noch nicht begonnen. Wir sind noch nicht im tausendjährigen Reich. Wir haben noch den Widerstand des Teufels. Es bedeutet auch manchmal Leiden, die Herrlichkeit Gottes zum Durchbruch kommen zu sehen. Wir müssen noch manchmal durch Dinge durchgehen. Ja, Paulus sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Es gibt noch diese Bedrängnisse, weil wir den Widerstand haben. Aber gleichzeitig gibt es die volle Verheißung für uns, und Gott fordert uns heraus, trotz der Bedrängnisse die vollen Verheißungen in Anspruch zu nehmen und zu sehen, dass das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis, 2. Korinther 4, 17, ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit für uns bewirkt. Amen. Das heißt, Gott will, dass durch uns maximale Herrlichkeit sich ausbreitet jetzt. Amen. Die Verheißungen sind nicht fürs tausendjährige Reich. Keine davon ist nur fürs tausendjährige Reich. Der Punkt ist nur der Unterschied zwischen dem tausendjährigen Reich und jetzt ist nur der, im tausendjährigen Reich wird sich das alles widerstandslos durchsetzen lassen. Amen. Und damit ohne Bedrängnis. Ja, die mit Christus herrschen, die an der ersten Auferstehung teilhaben, und ich hoffe, ihr seid da alle dabei, Halleluja, die an der ersten Auferstehung teilhaben, die werden ohne Widerstand die Herrlichkeit Gottes ausbreiten können und die Herrschaft Gottes einnehmen können. Die müssen nicht mehr leiden. Ja, die müssen nicht mehr durch Bedrängnisse durchgehen. Ja. Jetzt geht es noch manchmal durch Bedrängnisse, jetzt geht es noch durch Kämpfe, jetzt geht es durch den Widerstand des Teufels hindurch. Aber die Verheißungen sind die gleichen. Okay? Also das ist die Antwort auf diese Frage. Wir sollen uns danach ausstrecken, so weit zu kommen in der Inanspruchnahme der Verheißung und der Herrlichkeit Gottes, wie nur irgend möglich. Wir sollen so, mit anderen Worten, man könnte so sagen, wir sollen so viel wie möglich vom tausendjährigen Reich ins Jetzt ziehen. Im vollen Bewusstsein natürlich, dass wir noch Widerstand haben. Wir sollen uns auch nicht wundern, wenn Widerstand kommt. So nach dem Motto, ja, der Pastor Georg hat gesagt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und jetzt kommt Widerstand, was ist denn jetzt das? Da stimmt was nicht. Nein, wir sind eben noch nicht im tausendjährigen Reich. Es gibt Widerstand, aber es gibt gleichzeitig die Verheißung, wenn du durch den Widerstand durchgehst und dich nicht beirren lässt, durch Glaube und Ausharren werden die Verheißungen ererbt. Das heißt, das größere Gewicht von Herrlichkeit erwartet dich, wenn du durchgehst. Amen. Und die Verheißungen werden Wirklichkeit. Okay? Preist den Herrn. Das so viel oder vielleicht noch ein Satz zum tausendjährigen Reich. Ich hatte es das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt. Das tausendjährige Reich ist sozusagen wie ein Zwischenreich zwischen dem himmlischen Jerusalem und unserer jetzigen Welt. Du kannst sicherlich das tausendjährige Reich nicht mit unserer jetzigen Zeit vergleichen. Also auch der Zeitraum 1000 Jahre, glaube ich, wird im tausendjährigen Reich wird es nur noch begrenzt eine Rolle spielen, weil das wie so ein Zwischenreich ist zwischen der jetzigen Zeit, wo die jetzigen, ich sage mal, Parameter der Schöpfung gelten und dem zukünftigen Reich, wo es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Ja, es ist ein Reich sozusagen zwischen Zeit und Ewigkeit. Ja. Also es wird ganz spannend werden. Halleluja, ich freue mich schon drauf. Freut euch auch drauf. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, ich freue mich darauf, mit dir im tausendjährigen Reich zu herrschen. Halleluja. Halleluja. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, heißt es dann weiter in Offenbarung 20, Vers 7, dann wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen, in Klammer ein letztes Mal, zu verführen, die an den vier Ecken der Ende sind, Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand des Meeres und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Also da sehen wir auch schon, das himmlische Jerusalem wird kristallisiert sich immer mehr heraus. Es ist noch nicht das himmlische Jerusalem, es ist auch noch teilweise das irdische Jerusalem, aber es läuft alles darauf zu. Aber hier hat der Teufel noch mal eine letzte Möglichkeit, sich aufzubäumen gegen den endgültigen Durchbruch des himmlischen Jerusalems. Aber es wird da nicht viel Federlesens gemacht, sondern es heißt schlicht und einfach, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und die Sache ist erledigt. Das ist relativ einfach, kurz und schmerzlos. Oder auch nicht schmerzlos. Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wir haben ja das die letzten Mal immer von dieser dämonischen Dreieinigkeit gesprochen, Teufel als das Haupt, dann Antichrist und der falsche Prophet. Der Antichrist und der falsche Prophet sind schon im feurigen Pfuhl. Und jetzt Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 heißt es, und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, dann haben wir das Ende der dämonischen Dreieinigkeit. Amen. Halleluja, sag Halleluja. Preist den Herrn, das ist eine gute Sache. Und dann kommt das, was man nennt das große Weltgericht. Und da gab es jetzt auch ein paar Fragen dazu. Und deswegen gehe ich da nochmal auch ein bisschen ausführlicher heute Abend drauf ein. Das letzte Mal habe ich das nur angerissen. Dann kommt Vers 11, Offenbarung 20, Vers 11. Und da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Mit anderen Worten, das heißt so viel wie, die alte Erde löst sich endgültig auf. Das ist einfach ein bisschen bildlich ausgedrückt, aber es ist im Grunde genommen das, was in 2. Petrus 3 auch steht, dass der ganze Himmel im Brand zerschmelzen wird und die Erde, die Elemente und so weiter sich auflösen werden. All das passiert hier. Ja, also die jetzige Erde und der jetzige Himmel entfliehen, das heißt, sie lösen sich auf. Keine Stätte wurde für sie gefunden, das, so wird es ausgedrückt. Und dann heißt es eben, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Ja, die einen Bücher sind die, wo die Werke drinstehen, das andere Buch ist das Buch des Lebens. Und die Toten, jetzt kommt, pass auf, die Toten, welche Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken? Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und dann am Ende, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jetzt Achtung, wer wird hier gerichtet? Die Toten. Sprich, alle die, die nicht teilhaben an der ersten Auferstehung. Das ist der zweite Tod. Dieses Ende, Vers 15, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde in den Feuersee geworfen, heißt es, dies ist der zweite Tod. Steht ja wörtlich da, Vers 14. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Ja? Das heißt, es geht darum, in diesem Weltgericht, der große weiße Thron, bevor du mich steinigst, warte noch kurz ab, wir kommen gleich auch noch zum Thema Christen. Aber bei diesem Weltgericht sind definitiv nicht die Christen beteiligt, sondern dieses Weltgericht, die vor diesem Gericht stehen, sind ausschließlich Nicht-Christen. Ja? Ausschließlich die ohne Jesus gestorben sind. Ja, es heißt ja auch in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das heißt, dieser große weiße Thron, ihr könnt mal den Punkt 2 von den Gerichten einführen. Genau, ihr werdet gleich sehen, warum ich es in der Reihenfolge mache, warum hier Punkt 2 steht. Zu Punkt 1 kommen wir nämlich gleich. Aber ich fange damit an, weil in der Offenbarung jetzt dieser Punkt kommt. Großer weißer Thron für alle Nichtgläubigen. Es ist das Gericht für alle Nichtgläubigen. Und dieses Gericht findet statt nach Werken. Zum einen nach Werken, ja, die Bücher werden geöffnet, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Ja, so, worum geht es bei diesen Werken? Ja, worum geht es bei diesem Gericht letztendlich? Da kannst du zum Beispiel zurückschlagen nach Matthäus 25, da ist einiges über dieses Gericht ausgesagt. Matthäus 25 ab Vers, das ist ein bisschen weiter hinten, glaube ich, Matthäus 25, das müsste ab Vers 35 oder so wahrscheinlich sein. Ich schaue mal gerade, dann kann ich es dir genauer sagen. Ab Vers 31, genau, da ist von diesem Endgericht auch die Rede und da geht daraus hervor, da geht es immer um diesen Punkt, das so gebraucht, dass Jesus dann sagt, was ihr einen von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, es geht hier darum, zum einen natürlich, wie sind die Menschen mit Gott, mit Jesus umgegangen? Ja? Wie war ihr Verhältnis zu Jesus? Zunächst mal, es ist wichtig, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Also wie sind sie mit Gott, mit Jesus umgegangen? Zweitens, direkt damit zusammenhängt ist, wie sind sie mit seinem Leib umgegangen? Also mit seinen geringsten Brüdern. Das ist sein Leib zum einen, das ist sein Leib nach dem Geist und es ist gleichzeitig auch das Volk Israel nach dem Fleisch. Das heißt, wir haben hier zwei Komponenten drin. Wie sind die Menschen mit den Christen umgegangen? Und wie sind sie mit dem Volk Israel umgegangen? Spielt hier eine Rolle. Und drittens natürlich generell, wie sind sie überhaupt mit ihren Nächsten umgegangen? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, es geht hier um ein Gericht nach Werken. Wie sind die Menschen mit Gott, dem Leib Christi, dem jüdischen Volk und dem Nächsten umgegangen? So, das ist der erste Aspekt, nach dem das Gericht an den Nichtgläubigen vollzogen wird. Der zweite und letztendlich entscheidender Aspekt, nachdem im Endeffekt entschieden wird, wer in den Feuersee kommt und wer nicht in den Feuersee kommt, entscheidet sich aber tatsächlich am Buch des Lebens. Ja? Jetzt sagst du, ja, ist ja interessant, es gibt hier ein Buch des Lebens nach dem die Nichtchristen gerichtet werden. Jetzt sagst du, ja, ich dachte, alle Nichtchristen sind sowieso nicht im Buch des Lebens. Der Punkt ist ganz einfach der, es gibt auf dieser Welt viele Menschen, es gab über die Jahrtausende viele Menschen, die nie in ihrem Leben den Namen Jesus gehört haben, die nie die Möglichkeit hatten, das Evangelium zu hören. Und Gott ist ja gerecht und er schaut immer auf das Herz. Und die Frage wird am Ende sein, haben sie in irgendeiner Form, auch wenn sie Jesus nicht als Jesus kennen, ja, aber haben sie eine herzensmäßige Verbindung zu ihm? Sind sie in Verbindung mit ihm? Dann kann auch ihr Name noch im Buch des Lebens gefunden werden. Ja, ich meine, du musst nur das Beispiel nehmen von irgendeinem Kannibalen. Nancy hat erzählt von den Kannibalen, ja, im Busch, ne, die noch nie was von Jesus gehört haben. Ja, aber die, wo es unter denen es doch Einzelne gibt, die in ihrem Herzen eine Verbindung zu Jesus haben oder in islamischen Ländern, wo das Evangelium noch nicht durchgedrungen ist oder buddhistischen oder was auch immer, hinduistischen Nationen oder auch vielleicht in irgendeiner Ecke in Deutschland, ich weiß es nicht, ob es das da noch gibt, aber auf jeden Fall ist am Ende für die Nichtchristen entscheidend, wo werden sie gefunden? Werden sie im Buch des Lebens gefunden? Haben sie eine herzensmäßige Verbindung zu Jesus oder haben sie sie nicht? Wenn sie sie nicht haben, dann wird automatisch das Gericht nach Werken zur Verdammnis führen. Weil kein Mensch kann durch seine Werke vor Gott gerecht werden. Ihre Werke werden alle unvollkommen sein und somit werden sie alle natürlich nicht gerettet werden können nach Werken. Aber es werden diese Werke werden natürlich auch ganz genau aufgezeigt und werden erscheinen und werden auch sozusagen ihnen vor Augen geführt, bevor dann eben das Verdammnisgericht kommt. Wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde in den Feuersee geworfen. Das heißt, für die Menschen, die nicht Christen sind, gibt es diese beiden Bücher, die Bücher oder diese beiden Arten von Büchern, muss man sagen, weil bei den Büchern der Werke heißt es ja, es sind mehrere Bücher, es sind viele Bücher, einfach weil es so viele Menschen gibt und so viele Werke gibt. Und deswegen gibt es einfach viele Bücher, in denen einfach nach den Werken gerichtet wird. Und dann gibt es das zweite Buch und das ist das Buch des Lebens, in dem wir alle hoffentlich schon aufgeschrieben sind und deswegen nicht in dieses Gericht kommen, ja, sondern teilhaben an der ersten Auferstehung. Für die Nichtchristen wird es in dieser zweiten Auferstehung beim endgültigen Gericht nochmal die Entscheidung geben, wird ihr Name im Buch des Lebens gefunden oder nicht, weil Gott ist gnädig und gerecht, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt. Ja. Okay, gut, jetzt sagst du ja, aber, und das war natürlich auch die Frage, die von einigen kam, was ist jetzt aber mit den Christen? Heißt es nicht zum Beispiel, jemand hat geschrieben, es heißt doch in 1. Petrus 4,17, dass das Gericht Gottes zuerst beim Haus Gottes beginnt. Ja? Und natürlich, was haben wir, 2. Korinther 5,17 oder Römer 14,10 heißt es, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und in diesen Stellen schreibt Paulus ausdrücklich sogar nur an die Christen. Und deswegen müssen wir Folgendes verstehen. Es gibt zwei Gerichte. Es gibt das Gericht an den Heiden, das ist der große weiße Thron. Und es gibt erstens, und jetzt könnt ihr nach erstens wechseln, nach erstens, das zeitlich vor dem zweiten ist, deswegen ist es erstens, es gibt das Gericht vor dem sogenannten Richterstuhl Christi. Das Wort im Griechischen ist hier ein anderes Wort. Ja. Der große weiße Thron ist eine Sache und der Richterstuhl Christi ist das sogenannte Bema. Im Griechischen steht da das Wort Bema für Richterstuhl. Und dieser Richterstuhl ist ein ganz anderes Gericht und findet auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt statt. Es findet nämlich schon vorher statt. Ja. Dieses Gericht findet statt in dem Moment, wo du stirbst, bevor du endgültig in die Herrlichkeit Gottes mit Jesus eingehst. Ja? Also, oder spätestens findet es statt nach der Entrückung, wenn du entrückt wirst, ja? Findet statt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, von dem wir hier in Offenbarung 20, Vers 11 folgende lesen, ist dieses Gericht schon vorbei. Für uns ist das Gericht da schon gelaufen. Schon bei der ersten Auferstehung ist das Gericht für uns gelaufen. Ja. Es ist ein anderes Gericht. Ja. Und es ist auch vom Charakter her ein anderes Gericht. Es ist nämlich kein Gericht, das zur Verdammnis führen kann. Ja, weil das haben wir gerade gesehen, in dieses Gericht können wir nicht mehr kommen als Christen, sondern es ist ein Gericht vor dem Richterstuhl Christi. Und es ist auch ganz interessant, dieses griechische Wort Bema für Richterstuhl bezieht sich kulturell, das war in der damaligen Zeit einfach ein stehender Begriff, der Bema war in den Städten damals eine Plattform, zu bestimmten Zeiten Offizielle der Stadt sozusagen gekommen sind, sich da draufgestellt haben auf diese Plattform und Dinge geregelt haben in der Stadt, also Dinge auch gerichtet haben in der Stadt. Und insbesondere wurden von dieser Plattform auch Belohnungen verteilt für besonders verdiente Bürger. Das heißt, es waren im Grunde genommen war eine Plattform, von der sozusagen beurteilt wurde, wie läuft so in der Stadt und wo müssen wir was richten und wo ist was nicht gut und wo ist aber auch was gut gelaufen. Ja. Das heißt, es war eben kein Gericht, an dem jetzt oder keine Plattform, das war nicht ein Richterstuhl im Sinne von einem Richter, der zum Beispiel jemanden zum Tode verurteilen konnte, sondern es war einfach diese Plattform, um sozusagen in der Stadt gut und schlecht sozusagen zu belohnen oder klarzustellen und so weiter. Ja? Und vor diesem Bema müssen wir alle, sagt Paulus, also alle Christen, nicht die Nichtchristen, die haben mit diesem Stuhl gar nichts zu tun, die kommen nicht vor den Richterstuhl Christi, sondern die kommen vor dem großen weißen Thron. Wir müssen alle vor diesem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und wie man sich dieses Gericht dann genau vorstellen muss, beschreibt Paulus in 2. Korinther 3, ab Vers 11. Und das lese ich euch auch noch mal vor. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal in aller Kürze schon gestreift, aber ich gehe noch heute ein bisschen ausführlicher drauf ein. Da heißt es, 2. Korinther, Moment. Na, das stimmt was nicht. Es muss 1. Korinther 3 heißen. Das habe ich hier falsch notiert. Es muss 1. Korinther 3 heißen. Genau, 1. Korinther 3, ab Vers 11. Da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus spricht von der Gemeinde, er sagt vorher, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben, ich habe gepflanzt und so weiter. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Er spricht also von Gemeindebau sozusagen in diesem Zusammenhang. Und dann sagt er, denn einen anderen Grund, also für den Bau der Gemeinde, für den Bau des Leibes Christi, kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist. Und dann heißt es, wenn aber jemand auf den Grund, und jetzt bist du mit im Bild, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder auf der anderen Seite Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag, nämlich der Tag vor dem Bema, wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, sprich Gold, Silber, kostbare Steine, die verbrennen nämlich nicht. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Das Preisgericht, das Belohnungsgericht. Ja, dieser Richterstuhl Christi ist ein Belohnungsgericht auf der einen Seite. Und dann heißt es auf der anderen Seite, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so, also was verbrennt, Holz, Heu, Stroh natürlich, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das heißt mit anderen Worten, dieser Bema, an diesem Bema findet ein zweifaches Gericht statt. Erstens ein Reinigungsgericht und zweitens ein Preisgericht. Ja? Also das Reinigungsgericht erweist, wessen Werk bleibt oder welche Werke auch bleiben. Also was von dem, was du in diesem Leben als Christ gelebt hast, ist bleibende Frucht und was verbrennt, ist Holz, Heu und Stroh. Und bringt deswegen keine Belohnung. Das, was bleibt, bringt Belohnung. Errettet werden am Ende alle. Ja, das heißt hier klar, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das heißt, am Ende werden alle errettet werden, aber die einen werden halt mehr Holz, Heu und Stroh haben, was unangenehm sein wird. Das heißt, sie werden Schaden erleiden, es wird nicht angenehm sein. Aber sie werden trotzdem errettet, also am Ende werden sie trotzdem froh sein. Das ist zwar nicht angenehm, aber am Ende werden sie trotzdem happy sein. Und die anderen werden Belohnung bekommen. Und das ist genau das, was eben auch vor so einem Bema damals im griechischen Kulturraum passiert ist. Belohnungen und gleichzeitig wurde offenbar, was nicht gut gelaufen ist. Und genau das passiert vor diesem Richterstuhl Christi. Das heißt, es geht hier, und der Zusammenhang ist ja der Bau der Gemeinde Jesu. Letztendlich ist wieder das Gleiche, auch wie bei den Heiden. Es entscheidet sich immer alles in erster Linie, oder nicht nur in erster Linie, sondern zentral an Jesus. Das heißt, an dem, was ihm auf dem Herzen ist. Also inwieweit hat dein Leben hier auf der Erde positiv dazu beigetragen, dass der Leib Christi gebaut wurde? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ja. Und das ist schon auch eine heiße Frage, die man sich als Christ schon auch stellen sollte. Weil ich glaube, einige werden vor dem Richterstuhl Christi kein so tolles Erwachen haben, wenn sie zum Beispiel hier auf der Erde immer irgendwie geträumt haben von irgendeiner perfekten Gemeinde, aber selber nie Hand angelegt haben und nie etwas getan haben, nie bereit waren, vielleicht auch mal durch Dinge durchzugehen, damit die Gemeinde gebaut werden kann, lieber, was weiß ich, alleine für sich gesagt haben, nur ich und Jesus und so weiter, dann werden sie feststellen, dass dieser egoistische Ansatz, sage ich mal, am Ende kein Gold, Silber und Edelsteine hervorbringt, sondern Holz, Heu und Stroh produziert. Ja, als Beispiel. Ja, wenn die Motive, es kommt auf die Motive natürlich immer an, auf Selbstsucht. Es geht nicht darum, auf Selbstsucht oder Nicht-Selbstsucht natürlich sehr stark. Es geht nicht darum, jetzt, wer hat jetzt die meisten zu Jesus geführt. Es wird nicht um Zahlen gehen vor dem Richterstuhl Christi. Ja, du hast 1 Million, ich habe nur 10. Nein. Das wird nicht der Punkt sein, verstehst du? Es wird auch nicht die Frage sein, wie viel Kranke hast du geheilt oder wie viele Dämonen hast du ausgetrieben. Auch das wird nicht die Frage sein, sondern die entscheidende Frage wird die sein, inwieweit hast du mit deinem Leben in der Liebe und aus der Liebe dazu beigetragen, dass der Leib Christi auferbaut wird. Weil genau in dem Zusammenhang spricht Paulus von diesem Gericht. Es geht ja genau darum, das Problem bei den Korinthern war ja, dass die sich gespalten haben, weil der eine für den einen mehr war und der andere für den anderen und der eine hat es mehr so gesehen und der dritte hat es mehr so gesehen und dann haben sie sich auseinander dividiert und die Gefahr war, dass der Leib Christi Schaden nimmt und Paulus sagt, hey, pass auf, wie du baust auf den Grund, der gelegt ist, wie du baust auf den Grund Jesus Christus. Bewirkst du durch dein Leben Spaltung, bewirkst du durch dein Leben Streit, bewirkst du durch dein Leben Ich-Sucht, lebst du ich-bezogen auch als Teil des Leibes, spielt dein Ego die größte Rolle, geht es dir darum, dass du Einfluss bekommst, dass du, was auch immer, Vorteile hast oder geht es dir ums Geld oder was sind deine Motive oder geht es dir tatsächlich darum, selbstlos das, was Jesus am Herzen liegt, zu bauen und stark zu machen, den Leib Christi stark zu machen, die Gemeinde Jesus stark zu machen und auszubreiten. Worum geht es letztendlich von deinem Motiv her? Ja? Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Und da wird es am Ende keine Ausreden geben, auch nicht so nach dem Motto, ja, der Heilige Geist hat mich so und so geführt. Verstehst du, wenn der Heilige Geist dich führt in Spaltung oder der Heilige Geist dich führt im Streit oder in Unfrieden oder Unvergebenheit oder Selbstsucht oder, ich sag mal, christliches Freelancertum, dann ist es halt nicht der Heilige Geist, verstehst du? Ja, manche Christen, die sind so idealistisch, dass sie sagen, ja, solange es hier auf der Erde nicht die perfekte Gemeinde gibt, schließe ich mich keiner mehr an. Ich sage, was rauskommen wird, wird Holz, Heu und Stroh sein. Gott wird die belohnen, die Hand angelegt haben, obwohl die Gemeinde unperfekt war. Weil Perfekte gibt es nicht hier auf der Erde, die wird es auch nicht geben. Wird nie perfekt sein. Sondern es wird immer bedeuten, den Leib Christi zu bauen, wird immer bedeuten, dass es auch mal Leiden bewirkt. Ja? Und dass du mal sozusagen durch Dinge durchgehen musst. Und wenn du dazu bereit bist, dann wird am Ende Gold, Silber und Edelsteine rauskommen. Und wenn du davor zurückschreckst, weil dir einfach dein eigenes Leben wichtiger ist und dein eigenes, was auch immer, Ego oder ja, Selbstmitleid und so weiter, das sind alles Dinge, die Holz, Heu und Stroh produzieren. Ne? Selbstmitleid und Unvergebenheit und so, das sind die klassischen Holz, Heu, Stroh-Produzierer. Und die gibt es immer noch zu viel im Leib Christi. Amen, oder? Ich weiß nicht, bei dir nicht mehr, aber Halleluja, preist den Herrn. Aber wir müssen immer wieder wachsam sein. Amen. In unserem eigenen Herzen. Ja? Wo kriegt der Holz-Heu-Stroh-Produzierer Raum? Und wo ist immer auf dem Weg, Gold, Silber und Edelsteine tatsächlich hervorzubringen? Da gibt es alle möglichen Fallstricke, ja, die der Teufel einem da stellt. Wie gesagt, es kann auch die Verführung sein, wenn jemand einfach eine bestimmte Bekanntheit hat oder eine bestimmte Größe seines Dienstes hat oder so, kann auch die Verführung sein, sich jetzt einfach als unangreifbar zu fühlen, weil man jetzt einfach, jetzt hat man so viel Macht oder jetzt hat man so viel Geld oder jetzt hat man dies, Erfolg oder sonst irgendwas. Und es kann auch eine Verführung sein. Ja, alles kann dir zum Fallstrick werden. Entscheidend ist, dass du dein Herz auf dieser Spur hältst. Auf dieser Spur, jawohl, mit allem, was in mir ist, ganz egal, was hier auf der Erde ist, es geht nicht darum, ich baue nicht ein irdisches Reich, ich baue auch nicht mein Leben. Was nützt es dir, wenn du jetzt hier auf der Erde dein Leben sicherst und ein paar Jahre später gehst du in den Himmel und stellst fest, deine ganzen Versuche, dein eigenes Leben zu sichern, haben nur eins bewirkt, nämlich Holz, Heu und Stroh. Das bringt ja nichts am Ende. Also der Punkt ist, der Blick auf den Richterstuhl Christi, und ich glaube, dass es schon auch gesund ist, dass wir als Christen immer mal wieder unseren Blick auf den Richterstuhl Christi richten. Paulus sagt ja an einer Stelle, ich richte mich selber, damit ich am Ende nicht gerichtet werde. Also es ist immer wieder gut, wenn du dich selber mal vor den Richterstuhl Christi stellst. Ja? Und was dieser Blick auf den Richterstuhl Christi immer wieder bewirkt, letztendlich ist eine Reinigung deiner Motive. Ja? Und eine Neuausrichtung deiner Motive. Und dass es tiefer geht. Weißt du, dass du sicherstellst, ja, in allem bin ich wirklich von der Liebe Christi motiviert. Ich bin vom Herzen Gottes motiviert. In meinem zweiten Buch Söhne der Herrlichkeit habe ich ja über dieses dreifache Herz Gottes geschrieben. Ja. Das Herz Gottes für die Verlorenen, das Herz Gottes für den Leib Christi, das Herz Gottes für Israel. Bin ich motiviert von diesem Herzen oder kommen andere Motive mit rein, spielen andere Dinge eine Rolle? Denke ich jetzt irgendwie, ich habe es jetzt drauf und jetzt sichere ich, was ich erreicht habe oder irgendwie sowas. Verstehst du? All diese Dinge sind Punkte oder muss ich mir irgendwo zur Wehr setzen jetzt? Muss ich mein Claim abstecken im Leib Christi? Muss ich mich wehren? Muss ich kämpfen? Muss ich, oder bis hin zu Rache? Jemand hat mich verletzt, jetzt zeige ich es denen aber und so weiter. All das führt dich weg von Gold, Silber und Edelsteine. Ja, und deswegen ist es nicht wert. Amen. Das ist nicht wert. Weißt du, mal durchzugehen und mal dein eigenes Recht, das du meinst vielleicht zu haben, loszulassen, ist es tausendmal wert, weil am Ende kommen diese wunderbaren Gold, Silber und Edelsteine hervor und du wirst große Freude haben. Amen. Treue ist zum Beispiel so ein wichtiger Punkt. Treue bringt Gold, Silber und Edelsteine hervor. Ja, die ständig vom Heiligen Geist hierhin geführt, dahin geführt, dorthin geführt, wieder geführt. Oh ja, der Heilige Geist hat mich dahin gerufen, der Heilige Geist hat das gemacht und so weiter. Da muss man vorsichtig sein, ob da tatsächlich am Ende viel Gold, Silber und Edelsteine hervorkommen und nicht nur viel Wind, ja, der das Feuer anfacht, um das Gold, um das Stroh zu verbrennen. Okay, Halleluja. Gut, okay. Preis den Herrn. Gut. Also, ich glaube, damit habe ich einige Fragen beantwortet an der Stelle zum Thema eben auch die Gerichte Gottes. Eine Frage war übrigens noch ja in dem Zusammenhang, was den großen weißen Thron angeht, war noch eine Frage: Warum gibt es mehr die Toten heraus? Die Antwort ist relativ einfach: Zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Gericht stattfindet, gibt es kein sichtbares Meer mehr im Sinne von Mittelmeer oder Ostsee. Sondern zu diesem Zeitpunkt ist ja bereits das natürliche Meer und auch die natürliche Erde in der Form aufgelöst. Worum es hier geht, ist einfach der Tod, der Hades und das Meer geben die Toten raus. Das ist eine Dreieinigkeit, die im Grunde genommen einfach zum Ausdruck bringt, alle Toten werden auferstehen. Das ist einfach, das ist parallel. Tod und Hades sind in dem Fall auch die gleichen Orte im Grunde genommen. Und das Meer soll halt einfach nochmal dieses Unterirdische ausdrücken. Es soll einfach ausdrücken, egal wo irgendein Toter ist, sie werden alle auferstehen. Ja. Also es geht da nicht jetzt unbedingt um irgendeine Seebestattung oder irgend sowas, dass die dann nochmal gesondert auferstehen oder so. Oder irgendwie die versunkenen Galeonen oder so. Okay, gut. Also, okay. In diesem Sinne, lass uns unseren Blick auf den Richterstuhl Christi gerichtet halten. Das ist tatsächlich eine gesunde Sache. Das ist nicht was dir, weißt du, wenn du das richtig betrachtest, dann ist es nicht was dir Bedrückung verschafft oder Angst oder irgend sowas, sondern es ist tatsächlich was Reinigendes. Du weißt ja, es ist Gottes Liebe, die am Ende reinigt. Es ist Gottes Liebe, die dich vorbereitet und zubereitet. Und am Ende kannst du nur gewinnen, wenn du jetzt dein Herz sozusagen richten lässt von der Liebe Jesu. Ja, dann kannst du dich erfreuen an dieser Liebe Jesu, dann kannst du dich erfreuen daran, dass du in Freiheit vor ihm stehen kannst und dann kannst du wissen, hey, ich gehe auf diesen Richterstuhl Gottes zu und zumindest gehe ich mal davon aus, dass wenigstens ein bisschen Gold, Silber und Edelsteine dabei ist. Amen. Okay. Halleluja. preist den Herrn. Aber eben wie gesagt, das ist schon natürlich, das ist schon eine wichtige Sache, auch dass wir das vor Augen haben, weil Paulus erinnert die Gläubigen immer wieder dran, sagt, wisst ihr nicht, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen? Das heißt, er sagt auch, nehmt es nicht einfach auf die leichte Schulter, denkt nicht, ja gut, solange ich irgendwie an Jesus glaube, ist schon alles okay und so weiter. Ja, du wirst am Ende errettet werden, aber du willst nicht einer sein, der Schaden erleidet und durchs Feuer hindurch errettet wird. Das willst du auch nicht. Okay, sondern du willst Belohnung. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du willst Belohnung. Halleluja. Also, somit auch die Erklärung, warum die Bibel sagt, das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Das gilt jetzt schon hier in diesem Zeitalter übrigens auch. Ja. Das Gericht Gottes beginnt immer beim Haus Gottes, immer bei den Christen und geht dann erst in die Welt weiter. Viele Christen wollen immer zuerst die Welt richten, bevor sie sich selber richten. Ja, das funktioniert nicht. Ja. Wenn der Leib Christi nicht in Reinheit steht, dann hat die Welt gar keinen Grund umzukehren. Und dann sieht auch Gott teilweise der Welt es ein Stück weit nach, wenn sie nicht umkehrt. Aber wenn wir tatsächlich uns richten lassen von Gott, ja, dann wird automatisch natürlich auch die Welt nachfolgen. Aber es beginnt immer mit dem Leib Christi und endet mit der Welt. Und genauso wird es eben auch beim Endgericht sein. Zuerst kommt das Gericht an den Christen, also der Richterstuhl Christi, und dann kommt der große weiße Thron an den Nichtchristen. Also auch hier siehst du wieder das, was dann in endgültiger Erfüllung und im Sichtbaren sozusagen dann endgültig passiert, passiert jetzt im Geist schon in diesem Zeitalter. So ist es bei all diesen Dingen. Immer wenn wir von Eschatologie sprechen, was ja heißt die Lehre von den zukünftigen Dingen, sprechen wir immer automatisch auch von unserer Zeit. Weil alles, was zukünftig ist aus der Sicht Gottes, strahlt rein in unsere jetzige Zeit. Ja? Alles, was in der Zukunft zur vollen Erfüllung kommen wird, ist jetzt schon Realität im Geist. Okay? Das ist tatsächlich der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Eschatologie, dass man da nicht auf irgendwelche krummen Abwege kommt. Wenn eine Eschatologie keinerlei Bezug mehr zur Jetztzeit hat, dann kannst du getrost in der Pfeife rauchen, weil dann ist sie nicht wirklich interessant. Ja? Alle möglichen Geschichten, wie irgendwas vielleicht sein wird, irgendwelche Spekulationen, sind im Endeffekt nicht interessant, es sei denn, sie haben Relevanz für uns jetzt und hier. Ja? Deswegen ist auch zum Beispiel die Frage jetzt, aus welchem Land kommt nachher der Antichrist oder was ist die Zahl des Tieres und so weiter, ist nicht wirklich interessant für uns jetzt, sondern interessant für uns ist jetzt, wo sollen wir verführt werden, das Zeichen des Tieres jetzt anzunehmen im Geist und wo müssen wir jetzt widerstehen? Ja, an dem Punkt habe ich das auch deutlich gemacht. Das heißt, es geht tatsächlich, wenn wir von Eschatologie sprechen, geht es immer um unsere jetzige Zeit. Das müssen wir total verstehen. Und andere Sachen mögen vielleicht spektakulär aussehen, irgendwelche Spekulationen, was dann kommt und was dann kommt und so weiter. Es mag sich spektakulär anhören, aber wenn es dich geistlich im Jetzt nicht berührt oder geistlich im Jetzt nicht tangiert, dann vergiss es einfach. Ja? Brauchst dich nicht weiter mit beschäftigen. Okay? Preist den Herrn. Zum Schluss. Gericht ist vorbei. Weltgericht ist vorbei. Großer weißer Thron ist vorbei. Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr, hier haben wir auch wieder das Meer, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, alles neu. Das heißt, es wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, also wer durch die Widerstände des Teufels hindurch, durch die Verführungsversuche des Teufels hindurch, treu bleibt, sein Herz ausrichtet, seinen Blick auf die Herrlichkeit Gottes und gleichzeitig auch auf den Richterstuhl Christi gerichtet hält, der wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und dann kommt eben diese wunderbare Beschreibung von der Stadt, dem himmlischen Jerusalem. Einer der Engel sagt dann zu Johannes, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg, ich bin jetzt Vers 10, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind und so weiter. Und dann kommen die Grundsteine, die Namen der 12 Apostel und dann kommen die verschiedenen Edelsteine, aus denen es besteht. Und dann kommen die Maße, die natürlich auch symbolisch sind. Das ist immer die Zahl 12 drin, 12.000 Stadien, 144 Ellen ist 12 mal 12 und so weiter. 12 Tore, 12 Perlen und so weiter. Und sofort die Straße der Stadt, reines Gold, ich lese einfach weiter Vers 21, wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Das heißt, was hier beschrieben wird, ist die Erfüllung ganz, ganz vieler Prophetien in der Bibel, auch im Alten Testament schon. Zum Beispiel, nur als ein Beispiel greife ich raus, Jesaja Kapitel 2, Vers 2 bis 3. Ja, da haben wir diese Verheißung, wo es heißt, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das heißt, das erklärt übrigens, ich weiß nicht, wie es dir schon, wer von euch war schon mal in Jerusalem? Also in der sichtbaren Stadt Jerusalem. Ja, also immer, wenn ich in Jerusalem bin, wenn ich nur an Jerusalem denke, an die Stadt Jerusalem denke, ist es so, wie wenn mein Herz sich zu dieser Stadt hingezogen wird. Es ist für mich, obwohl diese Stadt jetzt im Sichtbaren vielleicht momentan jetzt nicht in keiner Weise irgendwie perfekt ist oder so, und da ja nicht nur Heilige wohnen, definitiv nicht, aber irgendetwas hat diese Stadt, was mich anzieht, wozu sich mein Herz hinzieht und was ich als Heimat empfinde. Ja. Wenn du dieses Gefühl auch schon gehabt hast oder teilst, dann hängt es genau damit zusammen, weil es endlich wird das himmlische Jerusalem ein Abbild des irdischen Jerusalems sein. Es wird einen Zusammenhang geben zwischen dem irdischen Jerusalem und dem himmlischen Jerusalem. Diese Stadt ist tatsächlich unsere Zukunft. Von dieser Stadt wird Weisung ausgehen in die ganze Welt. Es wird dann nicht mehr das heutige Jerusalem sein im Sichtbaren, so wie es heute aussieht, sondern es wird eben das himmlische Jerusalem sein. Aber es wird tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Stadt sein. Und von dort geht die Herrlichkeit Gottes aus. Es wird dann keinen Tempel mehr geben, den gibt's ja jetzt auch nicht. Er wird in der Trübsal kurze Zeit aufgebaut werden, aber es wird ihn dann nicht mehr geben, weil er nicht mehr notwendig ist. Das heißt ja hier, das Licht der Stadt ist das Lamm und der Tempel, oder die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt, deswegen braucht es keinen Tempel mehr, weil der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm, heißt es in der Offenbarung. Das heißt, es wird keinen Tempel mehr geben, aber es wird trotzdem einfach diese gewaltige Ausstrahlung sein. Und wir werden ein Teil davon sein. Wir werden ein Teil dieser gewaltigen Stadt sein. Das heißt, keinerlei Fluch wird mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, hier haben wir dann sozusagen den endgültigen Durchbruch. Im tausendjährigen Reich war es ein zwischenzeitlicher Durchbruch, aber hier haben wir den endgültigen Durchbruch in die störungsfreie Herrschaft der Gottes, in Gemeinschaft mit seinem Leib, in Gemeinschaft mit seiner Braut, in Gemeinschaft mit seinen Söhnen und Töchtern. Amen. Deswegen heißt es auch in der Offenbarung, zum Beispiel schon Kapitel 2 kannst du das finden und auch Kapitel 3 heißt es immer, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Oder an einer anderen Stelle heißt, wer überwindet, der wird, und da bezieht er sich jetzt auf das Weltgericht, weil das ist übrigens auch noch ein interessanter Aspekt, habe ich vorher nicht erwähnt, bei diesem Weltgericht vor dem großen weißen Thron, wo die Nationen gerichtet werden, da werden wir als Leib Christi mit dabei sein auf der Seite des Richters. Ja. Das steht in Offenbarung 3, in einem Sendschreiben heißt es, wer überwindet, pass auf, ich lese es dir vor, Offenbarung 3, welches Sendschreiben ist es, gucken wir mal, es ist Sendschreiben an Thyatira, Offenbarung 2, Vers 26, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Das heißt tatsächlich, Gott bezieht am Ende seine gereinigte Braut, die durch den Richterstuhl Christi durchgegangen sind, er bezieht sie mit ein in sein Endgericht und er bezieht sie auch natürlich dann mit ein in seine endgültige Herrschaft. Und wir werden dann eben in alle Ewigkeit werden wir Teil dieses herrlichen himmlischen Jerusalems sein, dieser herrlichen Stadt und werden inmitten dieser Herrlichkeit Gottes, dieser pulsierenden Herrlichkeit Gottes, ich meine, das können wir uns kaum vorstellen, aber die Substanz, die da sein wird, also diese pulsierende Herrlichkeit, wenn wir jetzt hier schon manchmal die Herrlichkeit Gottes erleben, ist es ja nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dann sein wird. Ja? Also die Substanz, die wir da einatmen werden, das Licht, die Herrlichkeit, das pulsierende Leben ist unvorstellbar. Ja? Ist unvorstellbar. Aber Gott bereitet uns jetzt schon darauf zu, weil auch diese Herrlichkeit strahlt schon jetzt in unsere Zeit hinein. Und schon jetzt soll so viel von dieser Herrlichkeit wie möglich sichtbar werden, auch übrigens in Jerusalem. Ja. Ist kein Zufall, dass Jerusalem die umstrittenste Stadt der Erde ist, weil das ist die Stadt, um die es am Ende geht. Das ist die Stadt, von der am Ende alles ausgeht. Das ist die Stadt, um die am Ende gekämpft wird. Auch der letzte Aufstand des Antichristen, des Teufels in Offenbarung 20,7 ist ja gegen Jerusalem auch wieder. Es geht immer um diese Stadt. Und deswegen macht ihr da keine Illusion. Auch in 50 Jahren, wenn Jesus bis dahin nicht wiedergekommen sein wird, wird Jerusalem immer noch genauso in den Schlagzeilen sein in der Weltpolitik wie heute. Ja? Weil es darum geht einfach. Ja? Und wir haben diese Verbindung als Christen, wir haben diese Verbindung zu Jerusalem. Deswegen heißt es ja auch, betet für Jerusalem, segnet Jerusalem, heißt es im Psalm. Ja? Wohl denen, die Jerusalem Gutes wünschen, ja? Die Jerusalem segnen, die Israel segnen und so weiter, weil da ist unsere Verbindung. Und diese Verbindung wird auch am Ende wieder in vollem Maße aufgerichtet sein. Preist den Herrn. Okay, Halleluja, das für heute. In einem kurzen Abriss nochmal, was ist die Konsequenz davon? Ich lese noch drei Bibelstellen zum Schluss vor. Die Konsequenz für dich, Offenbarung 16, Vers 15, heißt es, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sähe. Halleluja. 1. Petrus 5, Vers 8, genau das passt dazu. Seid nüchtern, wacht. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu versuchen, wen er verschlingen kann. Das heißt eben, was macht dich wach? Der Blick auf die Herrlichkeit Gottes und der Blick auf den Richterstuhl Christi. Das hält dich wach, das hält dich lebendig, das hält dich geistlich klar. Ja? Ist wichtig. Ja? Manchmal ist die Gefahr, wenn wir unseren Blick auf die Herrlichkeit Gottes richten, was ja richtig ist und wichtig ist, ist man vielleicht manchmal die Gefahr, dass man den Richterstuhl ein bisschen aus dem Auge verliert und denkt, es geht nur noch um ein gutes Gefühl. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht tatsächlich darum, unser Blick muss auf die Herrlichkeit gerichtet sein, um von der Herrlichkeit her verwandelt zu werden. Aber auch darin ist bereits der Richterstuhl Christi eingebettet. Die Herrlichkeit Gottes ist eine Substanz, die reinigt. Du kannst nicht auf die Dauer in der Herrlichkeit Gottes stehen, ohne gereinigt zu werden. Wenn du in der Herrlichkeit Gottes stehst, stehst du immer auch im Feuer der Reinigung. Und das ist eine gute Sache. Du stehst immer in diesem Gerichtetwerden von Gott sozusagen. Ja? Deswegen kannst du auch nicht stehen bleiben in der Herrlichkeit Gottes. Wenn du als Christ an einen Punkt kommst, wo du dich ausruhst auf deinen geistlichen Errungenschaften, die du jetzt schon hast und deinem geistlichen Wissen und wie toll du schon bist und wie gut du schon Gott kennst und so weiter, in dem Moment hört die Herrlichkeit Gottes auf, weiter in deinem Leben zu wirken. Und damit endet letztendlich auch das weiter gereinigt werden und freigesetzt werden. Und Und damit ist eine Person in diesem Zustand in großer Gefahr. Ja? Weil ab dem Moment wird im Endeffekt nur noch Holz, Heu und Stroh produziert. Und das wollen wir nicht. Amen. Halleluja. Deswegen einfach, sieh das so vor Augen. In der Herrlichkeit Gottes ist immer auch der Richterstuhl Christi mit drin. Deswegen seid nüchtern, wacht, bewahrt eure Kleider. Und letzte Bibelstelle, Offenbarung 22, Vers 14 bis 17. Auch da wird es nochmal bestätigt. Das ist jetzt ganz zum Schluss der Offenbarung. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das ist noch zum Schluss noch mal ein interessanter Aspekt, auf den ich jetzt nur kurz eingehe. Ich werde in Zukunft noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Aber das ist noch mal ein interessanter Aspekt zum Schluss. Ein Schlüssel, um Gold, Silber und Edelsteine zu produzieren in deinem Leben. Ein wichtiger Schlüssel ist tatsächlich, vom Heiligen Geist zu trinken. Ein wichtiger Schlüssel ist, von Gott zu trinken, sich von Gott immer wieder neu füllen zu lassen. Weil was war das Problem der 5 Jungfrauen, die nicht zur Hochzeit dazukamen? Es war nicht das Problem, dass sie nicht Christen waren oder dass sie nicht mit dem Bräutigam verbunden gewesen wären. Ja, bei den 10 Jungfrauen geht es um Christen, aber es gibt eben Christen, die haben Öl in ihrer Lampe und es gibt Christen, die haben kein Öl in ihrer Lampe. Und Christen, die kein Öl in ihrer Lampe haben oder die dabei sind, dass ihnen das Öl ausgeht, sind auch in Gefahr. Weil nur in der Fülle des Heiligen Geistes kannst du tatsächlich klar sehen. Amen. Das heißt, dieses Ganze seid nüchtern wacht, so nach dem Motto, seid nüchtern wacht und so weiter. Also wer so nüchtern wacht, der sieht sowieso schon mal gleich gar nichts. Verstehst? Also mit kriesgrämigem Blick siehst du gar nichts. Sondern gefüllt siehst du klar. Also wenn du irgendwo Leute siehst, selbst Männer Gottes, Propheten oder was auch immer, die mit so einem Blick durch die Gegend laufen und überall gucken, was verkehrt ist und was falsch ist, dann lauf so schnell du kannst, weil wenn sie nicht gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, sehen sie nicht klar und sie sind tatsächlich in Gefahr, genau da drauf zu hauen, wo Gott sagt, ist wunderbar und genau das für gut zu befinden, was Gott nicht für gut befindet, weil sie nicht mehr klar sehen. Sie sind wie Eli, dem seine Augen waren nicht mehr klar, er hat nicht mehr klar gesehen, weil er einfach, die wurden vernebelt. Ja? Du siehst nur klar, wenn du gefüllt bist. Amen. Deswegen das Wichtigste ist, auch weißt du, das Wichtigste, wenn du schaust, wie Christen unterwegs sind oder wenn du dich fragst, ja, kann ich auf den hören, auf diesen Leiter oder auf diesen Apostel oder Propheten oder wie auch immer er sich nennen mag, kann ich auf den hören, dann schau dir an, ob er gefüllt ist. Schau dir an, ob da Frucht der Liebe, Frucht der Freude, Frucht der Freiheit ist. Oder ist da irgendwie so ein kriesgrämiges, engstirniges Ding und richten und der ist schlecht und der und überhaupt der Leib Christi heutzutage ist sowieso total abgefallen und alles total übel und weißt du, dann lauf so schnell du kannst. Vertrau ihm nicht. Vertrau ihm nicht, weil er sieht nicht klar. Amen. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich sage ja immer wieder in Veranstaltungen, Konferenzen, sage ich ja immer wieder, wenn Leute beurteilen wollen, ob jemand im Heiligen Geist ist oder ob eine Manifestation im Heiligen Geist ist, sage ich immer, eins kann ich euch ganz sicher sagen, wenn jemand so da sitzt mit diesem kriegsgrämigen Gesicht und überall schaut, was ist hier im Fleisch? Wer ist hier alles im Fleisch? Oh, da ist eine Manifestation im Fleisch. Wenn jemand so ein Gesicht macht, dann weißt du schon von vornherein, der ist sicher im Fleisch. Bei allem anderen kannst du dir nicht so sicher sein. Aber bei dem kannst du dir sicher sein. Der ist definitiv im Fleisch. Weil das ist nicht der Geist des Gefülltseins. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, lass uns nochmal aufstehen zum Schluss. Lass uns es einfach nochmal füllen. Weil das ist das Wichtigste. Halleluja. Auch der Richterstuhl Christi muss gefüllt wahrgenommen werden. Amen. Nicht ungefüllt, sondern frisch gefüllt. Sag mal, frisch gefüllt. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend, Herr. Ich danke dir für diese Stunde, Herr. Ich danke dir, Herr, für die Klarheit deines Wortes und ich danke dir für die Klarheit deines Geistes. Ich danke dir, dass dein Geist ganz klar scheidet. Ich danke dir, Herr, dass dieses Leben, das wir hier leben, nicht irgendwie eine leichtfertige Sache ist, nicht irgendwie ein leichtes Spiel ist oder so, wo wir irgendwie nur danach streben, ein gutes Gefühl zu haben, sondern es geht tatsächlich um alles. Es geht um Himmel und Hölle für die Menschen dieser Welt und es geht für uns als Christen um Holz, Heu und Stroh oder Gold, Silber und Edelsteine, Herr. Und gleichzeitig ist der einzige Weg, um diesen Weg gut zu gehen, ist tatsächlich, uns auf deine Herrlichkeit auszurichten und uns immer wieder neu füllen zu lassen mit der Kraft und mit der Freude und mit der Fülle und mit der Klarheit des Heiligen Geistes. So danke ich dir, Vater, Herr, dass du deinen Geist ausgießt, jetzt ganz neu auch zu Beginn dieses neuen Schuljahres, Herr, ganz neu ausgießt auf jeden Glory Life Schüler, Herr. Auf jeden, der heute Abend hier ist, auf jeden, der zuschaut, auf alle Deutschsprachigen and on all the English speaking. Halleluja. Thank you for pouring out your spirit afresh in Jesus' name. Halleluja. Thank you for your glory. Thank you for your fullness. Danke, Jesus. Thank you for your joy. Thank you for your ease. Die Leichtigkeit in dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Gnade, Herr. Danke, dass wir uns in deine Gnade fallen lassen können, Herr. Und dann wird es leicht, Herr. Halleluja. Danke, dass die Gnade da ist. Aus deiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, Herr. Und diese Gnade brauchen wir immer wieder neu, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder neu reinigst, Herr. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder neu durchspülst, Herr. Und dass du immer wieder neu wirklich das Gericht bei uns beginnen lässt, im positiven Sinn. Herr, wir heißen es willkommen, Herr. Wenn du unsere Herzen richtest und in Ordnung bringst und Dinge offenbar machst und Dinge konfrontierst, dann sagen wir Halleluja, danke Jesus, dass wir wieder verwandelt werden. Danke Jesus, dass wir wieder verändert werden. Danke Herr, dass du uns nicht vergessen hast, Herr. Halleluja, sondern dass du dich wirklich festgelegt hast. Du möchtest, dass in unserem Leben Gold, Silber und Edelsteine hervorkommen. Du möchtest es unbedingt. Du möchtest uns gerne belohnen. Du hast keine Freude daran, irgendwas verbrennen zu sehen. Du hast keine Freude daran, auch irgendwelche Menschen zu bestrafen. Du hast keine Freude daran, Menschen in Feuersee zu werfen. Im Gegenteil. Herr, aber du bist treu und du bist gerecht, Herr. Und du bist gnädig. Halleluja. Und du möchtest, dass wir es alle schaffen, Herr. Dass wir es alle schaffen und dass wir es alle gut schaffen. Und dass wir uns alle eines Tages im himmlischen Jerusalem aneinander erfreuen können und an den Belohnungen erfreuen können, die jeder Einzelne von uns hat, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke für den gewaltigen Tag, der vor uns liegt, Herr. Halleluja, wir gehen darauf zu, Herr. Und wir sagen ja genau mit den Worten von Johannes am Ende der Offenbarung, sagen wir ja, komm bald, Herr Jesus. Beschleunige den Tag deiner Verherrlichung, Herr. Halleluja und damit auch unsere Verherrlichung. Denn wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Halleluja, danke Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Shabbat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Preist den Herrn.